Nierenkrankheiten. Wenn etwas an die Nieren geht, sollte man sich folgende Fragen vorlegen. Welche Probleme habe ich im Bereich meiner Partnerschaft? Neige ich dazu, in der Projektion stecken zu bleiben und so die Fehler meines Partners allein für dessen Probleme zu halten? Versäume ich, in all den Verhaltensweisen meines Partners mich selbst zu entdecken? Halte ich an alten Problemen fest und verhindere ich dadurch den Fluss der Entwicklung? Zu welchen Sprüngen will mich mein Nierenstein in Wirklichkeit veranlassen?